Telekom Fernsprecher Kottbusser Damm 63 an Radio Apo-E. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören zwei dunkelbraune BSR-Kehrichtsäcke, also die Säcke der Straßenreinigungsgesellschaft, sowie hier an einem Laternenfass aufgebrachter Hinweiszettel der Firma Sandmatt Meditation, Sand Bali Sing, auf das innere Licht und den inneren Ton, Vorträge von Maria Sabine Hippe, Schülerin von Sand Bali Sing. Und die erste Veranstaltung ist am Freitag, den 26.10. Glück haben, glücklich sein, wie, was Lebensmeister uns sagen über das Glück und den Weg zum Glück. Und die zweite Veranstaltung am Samstag, den 27.10. Wer bin ich selbst? Sich selbst erfahren, Verantwortung für uns selbst, der Einzelne ist frei. Das Ganze findet statt im Mediteum Hasenheide 9 und Veranstalter ist der Verein Sandmatt. Ja, ansonsten hier außer einigen weiteren Hinweiszetteln, Handwerker suchen Arbeit oder vermiete Zimmer mit Kabelanschluss hier am Kurzschalam. Keine weiteren Vorkürzungen. Ciao.